Im Januar 2016 ist die US-Amerikanerin Grace Ojinski nach Mannheim gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Meine Familie stammt aus Deutschland. Meine deutschen Urgroßeltern habe ich nicht mehr kennengelernt, aber die deutsche Kultur war Teil unseres Alltags. Zum Beispiel gab es bei uns deutsches Essen, wie Schnitzel oder Fleisch mit Kartoffeln. Trotzdem habe ich die Sprache leider nicht gelernt. Das tue ich jetzt an der Universität Mannheim. Etwa ein Jahr lang habe ich in den USA nach einer Universität gesucht. Aber das Ergebnis war immer gleich. Ein Studium dort ist sehr teuer. Zu teuer. Durch Zufall habe ich dann gelesen, in Deutschland ist das Studium fast kostenlos. Meine Eltern waren skeptisch, aber für mich war klar, ich probiere das aus. Ich ziehe um nach Deutschland. Deshalb habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Im Internet. Es hat überhaupt nicht geholfen. Als ich ein Jahr später in Deutschland war, konnte ich gerade einmal meinen Namen sagen und wie alt ich bin. Zum Glück habe ich dort Bekannte. Sie leben in der Nähe von Mannheim auf einem Weingut. Bei ihnen habe ich die ersten 4 Monate gewohnt. Ein paar Tage pro Woche habe ich auch bei der Arbeit auf dem Weinberg geholfen. Das war sehr interessant. Aber es ist auch schwere Arbeit. Im Sommer wird es sehr heiß. Dafür wird nach der Arbeit gefeiert. Rund um Mannheim, besonders in der Pfalz, gibt es viele schöne Weinfeste. Jetzt wohne ich mit meiner besten Freundin in einer Wohnung in der Stadt und besuche 5-mal pro Woche einen Sprachkurs an der Universität. Das war eine lebensverändernde Erfahrung. Im Kurs habe ich Studenten aus der ganzen Welt kennengelernt. Wir wollen alle einmal in Deutschland studieren. Es ist toll, diese Freunde zu haben. Sie erleben nämlich das Gleiche wie ich. Wir helfen uns, das richtige Gleis am Bahnhof zu finden, empfehlen die besten Restaurants der Stadt oder verbringen einfach Zeit zusammen. Um Deutsch zu lernen, ist das aber nicht perfekt. Das bessere Deutsch lerne ich von meinem Freund. Er ist Deutscher und macht gerade eine Ausbildung bei der Bundespolizei. Aus ihrer Erfahrung hat Grace Ojinski noch einen Tipp. In der Region um Mannheim gibt es viel Wein und viele Weinfeste. Dort gibt es Live-Musik und deftiges Essen. Viele Leute tragen traditionelle Kleidung. Das ist ideal, um Leute kennenzulernen. Im Sommer gibt es in fast jedem Ort am Wochenende ein Fest. Besonders schön sind die Feste in kleinen Orten. Mir gefällt zum Beispiel das Weinfest in Friedelsheim in Rheinland-Pfalz.